Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 9. Glaube. Hallo? Geht es Ihnen nicht gut? Fragt eine unbekannte weibliche Stimme. Was? Ja, es geht ja bereits wieder. Mir wurde nur etwas schwindlig, wissen Sie? Murmelte Herr S. schwach und noch immer nicht ganz bei sich, langsam aber wieder zur Besinnung kommend. Das ist gut. Wissen Sie, wir schließen doch schon bald und es werden nur mehr wenige eingelassen. So kurz vor dem Ziel werden Sie doch nicht einfach aufgeben. Erklärte ihre klare, aber sanfte Stimme. Verwirrt blickte sie Herr S. an und erkannte das besorgte Gesicht einer jungen Dame in Weiß, die, wie ihm schien, wohl eine Art Führungsposition inne hatte. Nun gut, meinte Herr S., dann könnte die Dame mich bitte erleuchten, weshalb es hier bei Ihnen plötzlich keine Pfeffergurken mehr gibt. Aber Herr S., die Zeit wird kommen. Seien Sie unbesorgt. Die warme Hand der freundlichen Dame in Weiß streichelte Herrn S. fürsorglich über seinen schon weit zurückgegangenen Haaransatz. Sie küsste behutsam seine Stirn und verschwand daraufhin wieder aus seinem Blickfeld. Ausgezeichnet, sagte er zu sich selbst. Meine Zeit wird kommen. Dann versank er in einen ruhigen, traumlosen Schlaf. Ende des 9. Kapitels. Ende von Pfeffergurken und Gnosis. Gelesen von Schalkmar. Auku suki toru kono hada o Asu wa ai no tame sasagemasu.